Deutschlandfunk. Essay und Diskurs. Was tun die Toten? Von Vampiren. Ein Essay von Jo Kalka. Was tun die Toten, Onkel? Essen sie? Hören sie Musik? Gehen sie auf Jagd? Sind lustig wie wir, die leben? Fragt Giovanni im dritten Akt von John Websters Der weiße Teufel, eine der großen Rachetragödien der englischen Renaissance. Unsere Narrationen sind voll von Versuchen, diese alte Frage zu beantworten. Was tun die Toten? Und unter all den Erzählungen von traurigen Wiedergängern und rachsüchtigen Phantomen, von Höllenstrafen und Paradieswonnen, haben einige einen besonderen Platz. Die Geschichten von jenen in der Tat auf Jagd gehenden Toten, die wir Vampire nennen. Sie sind tot und weigern sich doch beharrlich, es zu sein. Sie sind untot. In Camilla, der 1872 erschienenen Geschichte eines lesbischen Vampirs von Joseph Sheridan Le Fanu, heißt es anfangs in einer kleinen Herausgeberfiktion über das im Folgenden beschriebene Thema: Es berührt sehr wahrscheinlich einige der tiefsten Geheimnisse unserer zwiefachen Existenz und ihrer Zwischenstufen. Tatsächlich ist dies einer der wenigen wirklich originellen modernen Mythen. Von allen unheimlichen Genrefantasien ist die vom Vampir offenbar die dauerhafteste, facettenreichste und in ihrer Variabilität faszinierendste. Die Verzweigungen dieser Mythologie sind von ermüdender Weitläufigkeit und oft höchst trivial. Dann wieder genuin verwirrend und verblüffend. Doch ob wir nun einen Augenblick lang Ferdy Main in Tanz der Vampire vor uns sehen oder Klaus Kinski in Werner Herzogs Nosferatu-Remake, ob wir an Goethes Braut von Korinth denken oder an Heinrich Marschners verschollene Oper Der Vampir, alle diese Figurationen und hunderte mehr sind Varianten ein und derselben einfachen und unheimlichen Geschichte. Nehmen wir die beliebte TV-Serie The Vampire Diaries. Sie stützt sich auf die Romane von Lisa Jane Smith, ist aber ungleich populärer als diese. Sie läuft seit 2009 und geht inzwischen in die 8. Staffel. Sie benutzt die Requisiten des alten Mythos, die jedoch auf interessante Weise umgefärbt werden. Der erste Vampir, dem wir hier begegnen, ist der neue Schüler der Highschool, der die 17-jährige Elena so sehr fasziniert. Stefan ist, wie sich herausstellen wird, ein guter Vampir, der versucht, sich lediglich von Tierblut zu ernähren. Aber er hat einen bösen, älteren Bruder, Damon. Und schon kann die Teenie-Märchenhandlung beginnen. Die ersten Küsse der Pubertät werden aufgeladen mit dem Glamour und dem Entsetzen des Monströsen. Es ist charakteristisch und ein wenig schade, dass die Vampire Diaries die Reibfläche zwischen Vampirismus und Highschool-Normalität zusehends vernachlässigen. Denn nach und nach, Folge um Folge, wird die ganze Schule und die ganze Kleinstadt ein quasi rein vampirischer Ort. Das normale Leben ist nicht länger Gegengewicht des Monströsen. Es verschwindet im Hintergrund. Das Widersprüchliche, das der Erzählung noch bleibt, ist sozusagen innervampirisch. Es lädt sich nicht mehr als Kontrast zwischen den Welten der Menschen und der Vampire auf. Es wird zum Psychoballett zwischen guten und bösen Vampiren, eine interne Angelegenheit. Die in dieser Hinsicht raffiniertere Novität, jedoch auch schon fast 20 Jahre alt, ist die Fernsehserie Buffy the Vampire Slayer. Sie begann 1997 und hielt den einmal ironischen, einmal makabren Widerspruch zwischen unserer Wirklichkeit und dem Vampirischen aufrecht. Im beiläufigen Wechsel von alltäglichen Teenie-Problemen an der Highschool und Horror-Episoden ironisierte Buffy das Genre weniger, als dass ihm ein selbstverständlicher Ort in und neben einem anderen Genre, der Highschool-Comedy, und in dessen Untergrund angewiesen wird. Denn was sind die Charakteristika dieser Narrationen? Unsicherheit der jungen Zentralfiguren hinsichtlich des eigenen Ortes und Status in der Welt? Faszination und Bedrohung des Körperlichen und der Sexualität? Ungewissheit, wer wirklich auf der eigenen Seite steht? Hohe Bedeutung von Treue, Loyalität, Verrat, Andeutungen einer geheimnisvollen Herkunft? So naive wie leidenschaftliche Fragen nach Gut und Böse. Die quälende Frage nach richtigem und falschem Leben, der rührende Versuch, normal zu sein und nicht aufzufallen, das Labyrinth der Loyalitäten, in dem sich beste Freunde in Gegner verwandeln. Und dazu tritt natürlich die Quintessenz des Monsterfilms, Man hat es sich nicht ausgesucht, das Böse. Dass eine dämonische Kreatur den Menschen des Nachts das Blut aussaugt, ist eine uralte Vorstellung. Der Psychoanalytiker Ernest Jones, Verfasser der ersten großen Sigmund-Freud-Biografie, kommt in seiner Monographie »Der Albtraum in seiner Beziehung zu gewissen mittelalterlichen Formen des Aberglaubens« auch auf das Vampirische zu sprechen und stellt hier nicht nur eine kleine Enzyklopädie blutsaugender Dämonen aus der Antike, dem fernen Osten und dem Volksglauben Europas zusammen, er zitiert auch einige Verse aus der deutschen Literatur des späten 18. und 19. Jahrhunderts, die zeigen, wie früh das Vampirische schon Teil einer beliebten und stereotypen Metaphorik geworden ist. Die Faulheit saugt uns mit ihrem Vampirenrüssel Mark und Blut ab. Diese Zeile findet sich auf der ersten Seite von Heinrich Zschokkes »Die Zauberin Sidonia«, verfasst im Jahre 1798. Jaromirs Monolog in Grillparzers Ahnfrau passt gleich dahinter. Und die Angst mit Vampirrüssel saugt das Blut aus meinen Adern, aus dem Kopfe des Gehirns. Die unzähligen Vampirgeschichten in den Büchern, im Kino und in den Comics sind uneinheitlich und teilweise widersprüchlich. Sie entsprechen der Bestimmung, die der Philosoph Hans Blumenberg als wesentlichen Zug des Mythos gesehen hat. Eine Geschichte mit unendlich variablen Details und Ausschmückungen, aber unveränderlichem Kern. Wenn es ein Element des Vampirmythos gibt, das sich trotz allen Schüttelns des narrativen Kaleidoskops nicht aus seiner zentralen Position vertreiben lässt, dann ist dies das Blutsaugerische. Wer einmal den Faust-Film von 1960 gesehen hat, kann sich das Goethe-Zitat innerlich mit der Stimme von Gustav Gründgens wiederholen. Blut ist bekanntlich ein ganz besonderer Saft. So spricht Mephisto, als er sein Opfer den Vertrag mit dem eigenen Blut unterzeichnen lässt. Der Vampir braucht Blut, um zu seiner ganzen Existenz zu erwachen. Er saugt die Menschen aus. Das Monströse nährt sich von uns. In Lovecrafts dämonischem Magierroman »Der Fall Charles Dexter Ward« hört man den wiedererweckten Zauberkünstler im Laboratorium seines Nachfahren schreien. »Ich muss es 3 Monate lang rot bekommen.« Und ein paar Seiten später wird lakonisch verzeichnet. »Sowohl späte Passanten wie Schläfer an offenen Fenstern wurden attackiert. Und diejenigen, die noch davon erzählen konnten, sprachen einhellig von einem sehnigen, schlanken, hüpfenden Ungeheuer mit brennenden Augen, das seine Zähne in die Kehle oder den Oberarm schlug und dort gierig schlemmte.« Im Zusammenhang mit Lovecrafts Geschichte ist allerdings nur das Nährende des Blutes wichtig. Der Biss des hungrigen Wiedergängers löst keine Verwandlung im Opfer aus, sodass die Bezeichnung »Vampir« streng genommen eine Metapher ist. Denn der eigentliche Vampir nimmt den von ihm Ausgesaugten nicht nur das menschliche Leben, er senkt, was noch furchtbarer ist, sein eigenes untotes Lebensprinzip in sie hinein. Er infiziert sie mit dem Vampirischen. Er macht sie zu seinesgleichen. Obwohl Lovecraft seine eigene, durchaus originelle Mythologie von den entsetzlichen alten Göttern entwickelt hat, tritt das Blutsaugen bei ihm opportunistisch als traditionelles Standardmotiv hinzu. In seiner Erzählung »Der Schrecken von Dunwich« erregt es in der ländlichen Entlegenheit, wo ein seltsam und bedrohlich abstoßendes Kind geboren wurde, Aufsehen, dass der Großvater beginnt, immer mehr Rinder zu kaufen. Es kam eine Zeit, da die Leute neugierig genug wurden, um sich anzuschleichen und die Herde zu zählen, die an dem steilen Abhang über dem alten Farmhaus graste. Und sie konnten nie mehr als 10 oder 12 anämische, blutleer aussehende Stück Vieh finden. Die Rinder, die zu sehen waren, schienen seltsame Wunden oder Schweren, die Einschnitten glichen, aufzuweisen. Und 1-2 Mal in den ersten Monaten glaubten gewisse Besucher der Farm, ähnliche Schweren am Hals des grauhaarigen, unrasierten alten Mannes und seiner schlampigen, kraushaarigen Albino-Tochter zu erblicken. Es fließt auch in anderen Legenden unserer Überlieferung Blut. Es gibt den Gralsmythos. Der Gral ist das Gefäß, in welchem das Blut des gekreuzigten Christus aufgefangen wurde, und dieser hat sein toxisches Negativ, die antisemitische Fantasie vom Hostienfrevel, die den Juden vorwirft, sie würden die Hostie, den Leib Christi, stechen und martern, dass sie blute. Blut fasziniert uns. Diese Blutigkeit des Vampirmythos und insbesondere die Vorstellung der seuchenhaften Kontamination durch den Vampirbiss nahm in den hinter uns liegenden Jahrzehnten der AIDS-Epidemie eine düstere Pointierung an. Auch deswegen, weil die Figur des Vampirs eine der unbezähmbaren Gier ist. Es gibt ein Gedicht von Heine, dessen Duktus ein wenig von der Bildwelt des Vampirismus eingefärbt ist. Es heißt Helena. Helena war die Ursache des Trojanischen Krieges und gilt als die schönste Frau der Weltgeschichte. Sehnsüchtige Männer, Faust etwa, wollen diese Inkarnation der erotischen Vollendung unbedingt auferstehen lassen. Bei Heine heißt es: Du hast mich beschworen aus dem Grab durch deinen Zauberwillen. Belebtest mich mit Wollustglut, jetzt kannst du die Glut nicht stillen. Press deinen Mund an meinen Mund, des Menschen Odem ist göttlich. Ich trinke deine Seele aus, die Toten sind unersättlich. Die Vampirgeschichten greifen diffuse alte Vorstellungen von gefährlichen Toten auf. Eine Ende des 19. Jahrhunderts aufgezeichnete Volkssage aus Lauenburg erzählt, dass nach dem Tode eines gewissen habgierigen Mannes, dessen vier Söhne alle kurz nacheinander sterben. Als die bestürzte Familie sich bei einem weisen Mann Rat holt, erfährt sie: Es müssten zwei Männer in der Nacht zwischen 11 und 12 Uhr auf den Kirchhof gehen und dann das Grab des Vaters aufgraben. Wenn sie den Deckel des Sarges gehoben hätten, würden sie den Toten in sitzender Stellung antreffen. Er würde ihnen die Hand reichen wollen und Miene machen, mit ihnen ein Gespräch anzuknüpfen. Sie sollten sich jedoch darauf nicht einlassen, sondern sofort einen scharfen Spaten nehmen, der Leiche damit den Kopf abstechen und denselben sodann ihr zwischen die Füße legen. Das Geheimnis des Vampirs hat ursprünglich auch viel mit brutaler Herrschergewalt zu tun. Der Vojvode Vlad Dracul, eine historische Herrscherfigur des 15. Jahrhunderts in der Walachei, die sich durch besondere Grausamkeit auszeichnete, gab einen Kristallisationspunkt für abergläubische Angst ab. Die russischen, rumänischen, ungarischen und deutschen Chroniken und Geschichten um ihn gehören wohl in den Zusammenhang einer halb naiven, halb reflektierten Historie über das Wesen von Herrschaft. Sie zeichnen eine unerbittlich strenge Herrscherfigur, deren drakonische Gewalttätigkeit zur Konstituierung einer stabilen Ordnung in chaotischen Zeiten dient. Diese politische Dimension des Vampirischen, die Erinnerung an feudale Grausamkeit, scheint in den Erzählungen nie ganz zu verschwinden. Der Vampir besitzt die zwingende Willenskraft eines überlegenen Wesens. Er macht sich die Menschen dienstbar. Sein Blick ist von hypnotischer Bannkraft. Die endgültige Versklavung geschieht durch den Biss, der das Opfer selbst zum Vampir werden lässt. Und der elegante und sinistere Graf Dracula bei Bram Stoker ist einst, wie die Nachforschungen seiner Gegner ergeben, jener Vojvode Dracula gewesen, der sich einen Namen gegen die Türken gemacht hat. Im Übrigen nehmen Vampirgeschichten gerne die Form eines Verschwörungsromans an. Sie sind unter uns, sie sind überall, sie wollen die Weltherrschaft. Bram Stokers 1897 erschienener Roman Dracula gehört in einen vergleichsweise kurzen Zeitraum des späten 19. Jahrhunderts, in welchem die englische Literatur eine ganze Reihe heute noch wirksamer Spannungsfiktionen hervorgebracht hat, die Sherlock-Holmes-Geschichten beispielsweise. Stokers Buch nimmt einige wenige Impulse aus der früheren Literatur auf. Man kann die Echos von James Malcolm Rymers 50 Jahre zuvor erschienenem Varney der Vampir erkennen und von Le Fanu's vorher erwähnter, ein Vierteljahrhundert zurückliegender Camilla-Geschichte. Doch ist Stoker der Autor, der dem Stoff seine gültige Fassung gab, der eine Figur erschuf, von der man ohne große Übertreibung sagen darf, dass sie jeder kennt, Graf Dracula. Es ist sehr merkwürdig, dass der transsylvanische Graf zum entsetzten Befremden seines Gastes Jonathan Harker bei Einbruch der Nacht kopfüber die vertikale Schlossmauer hinunterläuft, da er doch, wie mittlerweile allgemein bekannt, fliegen kann, als Nebeldunst dahingleiten oder auch an verschiedenen Orten gleichzeitig sein. Indem er so jeden Vorsprung und jede Unebenheit nutzte, bewegte er sich mit beträchtlicher Geschwindigkeit nach unten. Genauso wie sich eine Eidechse eine Mauer entlang bewegt. Hier wird ein uraltes, vorweltliches chiffriert. Was für ein Mensch ist dies? Oder was für eine Kreatur in der Maske des Menschen? Aber dieses Uralte sieht, das gehört zur Eigenart des Vampirs, unzerstörbar jugendlich aus, bis ihm irgendwann einmal der Pfahl durchs Herz gebohrt wird, versteht sich. Der Mythos vom Vampir, in dem sich so vieles vermengt, ist bereits bei Stoker hochkomplex inszeniert. Zunächst einmal ist der transsylvanische Graf die reine Macht. Dracula vermag fast alles. Die Tiere und die Elemente gehorchen ihm und er ist im Bund mit dem Tod. Er ist der Vater oder Förderer einer neuen Ordnung der Dinge, deren Weg durch den Tod hindurchführen muss, nicht durch das Leben. Ja, die Vampire verstehen sich auf den Tod, der hier kein Ereignis ist, sondern ein Zustand. Wie ehemals die sich kasteienden Asketen schlafen sie im Sarg. Sie leben in Gräbern. Der Tod ist eine Fortdauer voller Begehren und Erfüllung. Mit dieser schlichten Negation der Todesangst siegt das unvorstellbar hohe Alter über die Jugend. Eure Frauen, die ihr alle liebt, gehören schon mir. Und hierzu gesellt sich eine zweite Wunschvorstellung. Ein Arbeiter redet über den Transport gewisser Särge. Verflucht. Aber das war der stärkste Bursche, der mir je untergekommen ist. Und dabei war es ein alter Mann mit weißem Schnurrbart und so dünn, dass du gedacht hättest, der wirft gar keinen Schatten. Es gibt eine unmittelbar einleuchtende, ja selbst fast triviale Möglichkeit, eine solche Figur zu dechiffrieren. Sie ist eine Facette des bösen Vaters. Die ödipale Fantasie blüht üppig in Dracula, wo der gute Vater, der Wissenschaftler Van Helsing, stark, gütig, unerbittlich, mit kleinen komischen Zügen, schließlich den bösen, paradoxerweise ewig jungen Vampirvater ermordet. Gentlemen, wir haben es hier mit den Untoten zu tun. Van Helsing, der in Todd Brownings berühmter Dracula-Verfilmung von 1931 in Gestalt von Edward von Sloan mit diesem kennerischen Satz die Handlung betritt, ist der Hauptexekutor des großen Vaterpogroms, denn der Vampir wird auf so erbarmungslose Weise gejagt, dass sich die Jäger immer wieder in Erinnerung rufen müssen, dass er kein Mitleid verdient. So bedrohlich ist das Uralte. Es wird bei Bram Stoker interessanterweise durch den Kontrast der betont modernen Aufschreibsysteme seines Romans pointiert. In diesem Text aus dem Jahr 1897 ist nicht nur von der Stenografie und der Schreibmaschine die Rede, der Phonograph spielt eine verblüffend große Rolle. Wir Leser werden eingeladen, Aufzeichnungen zu studieren, die jemand tagebuchartig auf den Phonographen gesprochen hat. Der Roman erzählt modern. Dies akzentuiert das schwindelerregend Alte der Bedrohung und des Begehrens, die er entwirft. 1924 kommt in London ein Dracula-Stück auf die Bühne, bearbeitet von Hamilton Dean. 1927 wird es, noch einmal von John L. Balderston überarbeitet, am Broadway aufgeführt. In dieser New Yorker Bühnenversion, aus der dann Todd Brownings Dracula-Film hervorgehen sollte, wird der Schwierigkeit, die lange Seereise des Grafen nach England zu inszenieren, mit einem verblüffenden Kunstgriff abgeholfen, der ebenfalls die extreme Modernität des Vampirischen betont. Dracula, folgert von Helsing, muss im Flugzeug von Transsylvanien nach London gelangt sein, zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, das ihm verderbliche Tageslicht meidend nonstop. Ein Vorgang, wie im selben Jahr Lindbergs Rekordflug von New York nach Paris sich der Öffentlichkeit als Sensation eingeprägt hatte. Es gibt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zwei kanonische Verfilmungen des Dracula-Stoffes. Murnaus wunderbarer Nosferatu aus dem Jahr 1922 ist die erste. Der zweite große Vampirfilm ist, wie gesagt, Todd Brownings Dracula von 1931 mit Bela Lugosi. Lugosis Darstellung ist unverhohlen, ja schamlos theatralisch. Er hatte die Rolle schon 1927 am Broadway gespielt und war mit ihr gereist. Und das üppig auftrumpfende, sardonisch-spöttische seiner Interpretation hält Brownings eigentlich sehr unbeholfen gemachten Film zusammen. Zum Bühnenhaften von Brownings Film scheint auch die extreme, übertriebene, unwirklich maskenhafte Eleganz von Lugosis Graf Dracula zu gehören. Mit dieser Verkörperung des Vampirischen geht etwas Weltmännisches einher, etwas bewundernswert Gewandtes, Faszinierendes. Er spricht langsam und mit starkem Akzent. Seine Wirkung auf Frauen ist unbegreiflich stark. Obwohl er aus der Einöde kommt, hat er etwas überaus Urbanes, fast Dandyhaftes. Seinen Auftritten in den spinnwebübersäten Hallen und Krypten des fernen Schlosses entspricht die elegante Erscheinung im Abendanzug vor der Oper in London. Er trägt ein Medaillon um den Hals, das vage an einen Ordensstern erinnert. Das Hypnotische, der bannende Blick, die Fähigkeit, den Gegner oder das Opfer willenlos zu machen, erscheinen in solchen Sequenzen als die mühelose, überlegene Weltläufigkeit eines Aristokraten. Seine Vergangenheit erstreckt sich zwar unvorstellbar weit zurück, doch wirkt er völlig alterslos. Seine blassen Wangen zeigen einen frischen, faltenlosen, rosigen Schimmer, jahrhundertelang. Der Vampir ist, nebenbei gesagt, eine klassische Inkarnation jenes Ideals ewig jugendlicher Schönheitsblüte, das in unserer Gegenwart so mächtig geworden ist. Seine Form der kosmetischen Operation ist der Blutgenuss. The strangest love story of all. Die merkwürdigste Liebesgeschichte von allen. Mit dem Slogan wurde für den Dracula-Film 1931 geworben. Die Premiere wurde auf den Valentinstag gelegt. Das erscheint zunächst seltsam, denn die Vampire sind nicht an der Liebe interessiert, nur an der Macht und am Sexus. Und doch sind sie für unsere Anschauung unendlich romantische Kreaturen, weil wir, die potenziellen Opfer, ihre Attacke so ambivalent erotisch empfinden. Ein nunmehr schon altehrwürdiges Wort erinnert an diesen Faszinationszusammenhang: der Vamp. Vamp. Das ist die Bezeichnung für eine femme fatale, der die Männer verfallen, die ihnen aber nichts gewährt als unglückliche, sich zwecklos verzehrende Liebe. Wie üblich es einst war, die abweisende Frau als Vampir zu bezeichnen, zeigt sich an einer komischen Szene in Bo Hanks, einem Laurel and Hardy Film aus dem Jahr 1931, dem Jahr von Lugosis Dracula-Film, wo Oliver Hardy das Foto der Frau, die ihm den Laufpass gegeben hat, anredet. You vampire, you destroyer of man's happiness. In dem Film A Fool There Was verführte die seinerzeit legendär berühmte Theda Barra einen Wall Street-Juristen. Theodosia Goodman Barra, um ihren vollständigen Namen zu zitieren, verkörperte die gleichgültig gnadenlose Sexualität des Vamp in etwa 40 Filmen für die Produktionsfirma Fox. Der Filmhistoriker David Thompson nennt sie die erste Frau, die kommerziell im Kino als Objekt sexueller Fantasien angeboten wurde. Der Typus des Vamps findet seine vollendete und durchaus komplexe Ausprägung mit Marlene Dietrichs Lola in Der blaue Engel, wo die überwältigende Vernichtungskraft ihrer erotischen Verführung an Professor Unrath demonstriert wird. Angesichts von Unraths Zusammenbruch und Ruin bleibt es dem Zauberkünstler Kiepert überlassen, die defensive Verachtung der Männerwelt für die zerstörerische Macht des Eros zu formulieren. Alles wegen einem Weib. Die Formel kehrt sich an einer legendären Stelle des Vampirkinos um. Der unbesiegbare Vampir unterliegt bloß wegen einer Frau. Verblüffenderweise ist, wie in den Gralsgeschichten, der anderen großen Blutmythologie des Abendlandes, ein geheimes Thema des Vampirismus die Erlösung. Der Vampir findet, wird er endlich zerstört oder gerichtet, einen Frieden, den er zuvor nie kannte. Er, diese Figuration rastloser Unruhe, dieser Verwandte des ewigen Juden und des fliegenden Holländers, kann endlich in den langen Schlaf des Todes eingehen, nicht länger untot. Murnaus Nosferatu weist der Frau hier ihren Platz als Erlöserin an. Er und sein Drehbuchautor Henrik Galeen veränderten die Dynamik von Stokers Vampirerzählung entscheidend. Der Vampirjäger van Helsing wird zu einer eher komischen Randfigur. Mina Harker wird von einem bedrohten Objekt der Vampirbegierde zum eigentlichen Subjekt des Kampfes gegen den Vampir. In Murnaus Film erkennt diese Frau, die hier Nina heißt, dass sie den Kampf mit dem Vampir aufnehmen muss. Wie jedoch? Die Lösung ist charakteristisch. Sie kann die Menschheit von der vampirischen Gefahr retten, indem sie sich Nosferatu hingibt. Der Film zeigt, wie sie das Fenster öffnet, sich auf das Bett hinstreckt, bis der heraufdämmernde Morgen den Vampir, den ihre Opferbereitschaft allzu lange an ihr Bett gefesselt hat, auslöscht und zum Verschwinden bringt. Die letzte Szene zeigt, wie er neben ihrem Bett kniet und küssend sein Gesicht in ihren Hals vergräbt. Eine entsetzlich pervertierte Liebesszene, die in ihrer plötzlichen, rührenden Enthüllung der wesentlichen Hilflosigkeit des Vampirs nicht ihresgleichen hat. schrieb Jack Kerouac 1960 über diese seltsame Liebesbegegnung in einem Artikel für die New York Film Society. Früher hatten die Leute Angst vor der Hölle und gingen in die Kirche, um sich erschrecken zu lassen. Heute geht man deswegen ins Kino. Diese saloppe Formulierung von Stephen King in einem Interview des Jahres 1985 bezeichnet in aller Beiläufigkeit einen Punkt, der nicht unwichtig ist. In einem Zeitalter zunehmender Säkularisierung übernimmt die Horrorerzählung im Buch, im Film, die theologisch nicht mehr stattfindende innere, wenn auch halb unbewusste Auseinandersetzung mit dem Tod und mit der Angst vor dem Jenseitigen. So unangenehme Dinge den ahnungslosen Opfern in den Horrorfilmen auch zustoßen. Insgesamt verkündet dieses Filmgenre beiläufig etwas höchst Wichtiges. Das Leben endet nicht mit dem Tode. Das könnte ein großer Trost sein, doch diese Verheißung hat auch etwas Drohendes. Man lebt vielleicht als Monstrum weiter. Man will dann sehnsüchtig erlöst werden von der ewigen Fortdauer. Unter diesem Aspekt gehören die Vampire zu all den klagenden, sehnsüchtigen, leidenden, toten Wesen, welche die Volkssage und den Aberglauben durchschweifen und, so bedrohlich sie sein mögen, eigentlich nur auf Erlösung warten. Die armen Seelen sind jene Toten, die im Fegefeuer ihre meist sehr lange Schmerzenszeit abzubüßen haben. Diese Bestrafung schließt aber unerwartete Auftritte auf Erden nicht aus. Die Fegefeuertheologie kreuzt sich mit den wunderlichsten Wiedergängergeschichten. Die Existenz des Vampirs ist ein Paradies. Macht, Lust, Wissen, faszinierende Schönheit. Und eine Hölle. Schuld, unstillbare Gier, Ruhelosigkeit, ewiges Gejagtwerden. Den normalen Sterblichen fällt bei dieser Höllenangst übrigens die eigenartige Rolle der Dämonen zu, die bei der Jagd auf die Verdammten keine Ruhe geben. Wir sind Plagegeister, die unerbittlich diese andere Lebensform ausrotten, weil sie sich an unsere Stelle setzen möchte. Denn sie sind ewig. Sie werden nicht sterben, es sei denn durch unsere Hand. Sie werden nicht sterben, denn sie sind ja bereits tot. Sie können den Fluch der Unsterblichkeit genießen, von dem Van Helsing spricht. Die Vampirgeschichten haben, wie alle Formen des Horror, einen paradoxen Zug des Gemütlichen. Es gehört zur Logik der Kolportage, dass man den Kontrast von Entsetzlichkeit und Behaglichkeit zu genießen weiß. Oder, wie Ernst Bloch schrieb, eiskalt pfiff der Wind über die öde Prärie. Eine ungeheure Wärme lag in diesem Satz. Aber anders als viele andere Genreformen haben die Vampirgeschichten ein, wenn auch schmales, Potenzial genuiner Subversion. Zur Radikalität der Vampirgeschichte gehört es, dass als Zielpunkt ihrer Mythologie das Ende der Menschheit steht, die sich sämtlich in Vampire verwandelt haben wird. Wir werden dann weiterleben, aber in einer Form, die wir nicht begreifen. Und wir selbst, die altmodischen Menschen, werden untergehen. Was das christliche Mittelalter und noch die Renaissance zu lehren versuchten, die Ars Moriendi, die Kunst des Sterbens, wird hier zu einer melancholischen, aber auch immer wieder von geheimem Gelächter geschüttelten Kunst des Lebens im Tode. Wir erfahren nichts wirklich Genaues über die Erfahrungswelt dieser jenseitigen Existenz. In den Nächten, Professor, in den langen Nächten, wie der Graf in Polanskis Vampirfilm sagt. Aber enthalten all diese kuriosen, fürchterlichen, langweiligen und monströsen Fantasien nicht vielleicht doch eine Wahrheit? Eine Wahrheit über unser Verhältnis zum Tod? In einem jener Hollywood-Filme, wo der Horror etwas zwanghaft mit Klamauk versetzt wird, begegnen die beiden Komiker Abbott und Costello 1948 einigen berühmten Filmmonstern. Und obwohl der Streifen Abbott and Costello Meet Frankenstein heißt, ist auch Graf Dracula hier unterwegs, noch einmal von Bela Lugosi gespielt. Und zwischen den beiden unbeholfenen Komödianten, die zwischen Angst und Skepsis schwanken, findet folgender Dialog statt. Hör zu. Ich weiß, dass es so jemand wie Dracula nicht gibt. Du weißt, dass es so jemand wie Dracula nicht gibt. Aber weiß es Dracula? Was tun die Toten? Von Vampiren. Ein Essay von Jo Kalka. Mit Bernd Rehäuser, Kerstin Fischer, Guido Lamprecht. Technik David Schwager. Regie und Redaktion Barbara Schäfer.